SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Zum Abschluss des Jahres bringen wir einen weiteren Hörspielklassiker aus dem Archiv des SWR. 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde. So lautet der Titel des Originalhörspiels von Michel Butor aus dem Jahr 1965. 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde, damit ist ein statistisches Merkmal benannt in den lexikalischen Angaben zu den Niagara-Fällen. Denn so viel Wasser stürzt dort hinunter. Aber was bedeutet das komplexe Naturphänomen Niagara-Fälle als menschliches und akustisches Ereignis? Der französische Autor Michel Butor hat mehrere Sprach- und Klangebenen miteinander verknüpft, sodass keine klassische Story erzählt wird. Vielmehr entsteht ein akustisch-semantischer Strom, der wie ein Fluss alles mitführt, was im Umkreis der Niagara-Fälle zu benennen und zu hören ist. Chateaubriands Beschreibungen von 1800 durchziehen leitmotivisch das Stück. Ein Reiseführer kommt zu Wort, der die durch die Wasserfälle entstandenen zivilisatorischen Exterieurs beschreibt, also Autos und Ausrüstungsgegenstände, mit denen die Besucher anreisen, Straßen, Motels und Hotels, Touristen auf Flussdampfern sowie sich liebende Paare. Das soziografische Spektrum vermischt sich schließlich mit konkreten und symbolischen Geräuschen zu einer akustisch-suggestiven Neukonstruktion der Niagara-Fälle. Natürlich bleibt es ein Bild im gesellschaftlichen Spiegel von 1965. Michel Butor, geboren 1926 bei Lille, zählt mit seinen Essays und Romanen zu den vielfach ausgezeichneten Autoren des Nouveau Roman. Für den damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart schrieb er zahlreiche Originalhörspiele, unter anderem sein berühmtes Fluglinien. 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde. Ein Hörspiel von Michel Butor, aus dem Französischen übertragen von Helmut Scheffel. Im Jahre 1791 besuchte Vicomte François-René de Chateaubriand wahrscheinlich die Niagara-Fälle. 1797 veröffentlichte er in seinem historischen, politischen und geisteswissenschaftlichen Essay über die alten und modernen Revolutionen unter dem Gesichtspunkt ihres Zusammenhangs mit der Französischen Revolution eine berühmte Beschreibung davon. Sie werden vom Niagara-Fluss gebildet, der aus dem Eriesee hervorgeht und in den Ontariosee mündet. Ungefähr 9 Meilen von diesem See entfernt befinden sich die Fälle. Ihre senkrechte Höhe kann sich auf ungefähr 200 Fuß belaufen. Aber was dazu beiträgt, die Katarakte so heftig zu machen, ist der Umstand, dass der Fluss sich vom Eriesee an in einem langen Lauf von fast 6 Meilen mit einem immer stärkeren Gefälle nähert, so dass er im Augenblick des Sturzes weniger ein Fluss ist als ein tobendes Meer, dessen 100.000 Strömungen sich zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds drängen. Die Fälle teilen sich in 2 Arme und krümmen sich zu einem Hufeisen von ungefähr 1/2 Meile Umfang. Zwischen den beiden Fällen springt ein mächtiger, von unten ausgehöhlter Felsen vor, der sich mit seinen Tannen über das Chaos der Wellen neigt. Die Wassermasse, die im Süden herabschießt, wölbt und rundet sich nach dem Verlassen des Randes wie ein gewaltiges Rohr. Dann entfaltet sie sich zu einer schneeigen Decke und glitzert im Sonnenlicht in allen Farben des Spektrums. Die im Norden herabstürzende Masse fällt wie eine Wassersäule der Sintflut in ein furchterregendes Dunkel. Unzählige Regenbogen wölben und kreuzen sich über dem Abgrund, dessen schreckliches Tosen man 60 Meilen in der Runde hört. Die Fluten, die gegen den erschütterten Felsen schlagen, zischen zu Wirbeln von Schaum empor, die sich über die Wälder erheben und den dichten Schwaden einer großen Feuersbrunst gleichen. Gigantische Felsen in der Form von Phantomen schmücken die erhabene Szene. wilde Nussbäume. Mit rissigem, rötlichen Holz wachsen kümmerlich auf diesen felsigen Skeletten. Man sieht kein lebendes Tier in der Nähe. Natürlich hat sich das Bild inzwischen sehr verändert. Bis auf die Adler. Sehr verändert. François-René de Chateaubriand wusste das schon, als er in den Erinnerungen von jenseits des Grabes abermals einen Bericht von seiner Reise gab. Heute führen große Straßen an den Katarakten vorbei. Auf dem amerikanischen Ufer stehen Gasthäuser und auf dem englischen, unterhalb der Schlucht, Mühlen und Fabriken. Aus den Gasthäusern sind zwei Städte geworden. Bis auf die Adler, die über den Katarakten schwebend, wo sie ihre Beute suchen. Und von allen Punkten der Vereinigten Staaten, auf Autobahnen und Landstraßen, in Jeeps oder Cadillacs, Kochlöffel und Töpfe hinter sich herschleifend, strömen die jungen Ehepaare herbei. Von dem Luftstrom hinabgerissen werden und in der Tiefe des Abgrunds kreisen. Ein getigerter Labrador-Dachs. Entlang den Straßen, ob man von Rochester oder Buffalo kommt, reihen sich zwischen den Fabriken und Rieselfeldern Hotels und Motels aneinander. Die einen nagelneu, andere altersschwach, mit Bildern von den Wasserfällen. Der sich mit seinem langen Schwanz ans Ende eines niedrigen Astes hängt, versucht, die Reste der Körper von ertrunkenen Elchen oder Bären zu erhaschen, die Strudel ans Ufer werfen. Jetzt sind wir in der Straße der Fälle. Auf jeder Seite Restaurants, Kaufhäuser, Kinos und Andenkenläden. Ich. Die Fahnen mit den Wasserfällen ausstellen. Liebe dich. Ich. Teller mit den Fällen. Liebe dich. Hemden mit den Fällen. Deine Augen. Aschenbecher mit den Fällen. Deine Augen. Deine blaue Iris. Deine braune Iris. Anhänger mit den Fellen aus Schmetterlingsflügeln. Das Wasser deiner Augen. Die Wasserperlen auf deinem Gesicht. Die Wasserperlen auf deinem Haar. Servietten mit den Fellen. Alle Perlen deiner Augen. Deine Lippen. Postkarten mit den Fellen. Ich habe mich heute Morgen nicht schminken können. Diapositive mit den Fellen. Miniatur-Wasserspülungen. Mit den Fellen. Deine Hand hat gezittert, als du dich heute Morgen schminken wolltest. Kissen mit den Fellen, Vorhänge mit den Fellen, Knöpfe mit den Fellen. Mein Herz hat geklopft, als du mir heute Morgen zusahst, wie ich mich schminken wollte. Nachttischlampen mit den Fellen. Und du entdecktest ein neues Gesicht heute Morgen in deinem Spiegel. Kleine, nackte Frauen aus Fayence, deren Brüste abnehmbar sind und als Salz- und Pfefferfässchen dienen. Ich sah deine Augen in meine Augen lachen. Krawatten mit den Fellen. Und wozu brauchtest du Schminke, um mich heute Morgen zu verführen? Deine reinen, deine bloßen Lippen wollte ich. Karaffen mit den Fellen. Ich wollte meine Lippen heute Morgen uns zu Ehren schmücken. Haarbürsten mit den Fellen. Sie mit Blumen schmücken. Alle Blütenblätter sind abgefallen unter deinem Lachen. Haben sich verstreut. Sie werden vom... Unter deinem Atem. Sie werden... Rings um deine wirklichen Lippen. Niagara-Fluss. Wie eine Krone aus kleinen Flammen, die mich versengen. Gebildet. Die Straße der Fälle führt zum Prospect Park, dem Park mit den Aussichtspunkten. Gebildet. Man überquert die Autobahnen auf eleganten Betonbrücken. Vom Niagara-Fluss. Man sieht den Fahrstuhlturm. Metall und Glas. Der aus dem Eriesee hervorgeht und... Und weiter entfernt auf dem kanadischen Ufer die großen Hotels. Der aus dem Eriesee... Mit dem deutlich lesbaren Schild des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussaud. In den Ontariosee. Und dem Turm mit dem Glockenspiel, der die internationale Regenbogenbrücke überragt. Hervorgeht. Wo jetzt die Stunde schlägt. Mündet. Die Stunde verrinnt. Ungefähr 9 Meilen. Der Tag verrinnt. Ungefähr 9 Meilen von diesem See entfernt. Der Monat verrinnt. Von diesem See entfernt. Die Zeit gleitet über die Zeit. Befinden sich die Fälle, ihre senkrechte Höhe. Die Autos fahren nach Kanada und junge Paare zu Fuß lehnen sich auf die Brüstung zwischen den beiden Fahnen. Befinden sich senkrecht die Fälle. Die Fahne der Vereinigten Staaten mit ihren 50 auf ein blaues Rechteck gestickten silbernen Sternen kann sich auf ungefähr 200 Fuß belaufen, ihre senkrechte Höhe. 7 rote Streifen. Aber was ungefähr dazu beiträgt, die Katarakte so heftig zu machen? 6 weiße Streifen. Ungefähr 200 Fuß ist der Umstand, dass... Die rote kanadische Fahne. Aber was vom Eriesee an dazu beiträgt, sie so heftig zu machen? Mit der Union Jack in dem Viertel links oben. Der Fluss in einem Lauf von fast 6 Meilen. Und dem Wappen. Der Umstand... Das vom Eriesee an mit einem immer stärkeren Gefälle. Unter der Menge der jungen Paare, einige, die wesentlich älter sind. Mit einem immer stärkeren Gefälle nähert vom Eriesee an. Alles hat sich verändert. So dass er im Augenblick des Sturzes mit einem immer stärkeren Gefälle weniger ein Fluss ist, in einem Lauf von fast 6 Meilen. Wir haben uns verändert. Als ein Meer. So dass er im Augenblick des Sturzes weniger ein Fluss ist als ein tobendes Meer. Es war eine Stahlbrücke. Die in den Jahren 1940 bis 1941 erbaute Regenbogenbrücke ersetzt die Honigmondbrücke, die am 27. Januar 1938 nachmittags 16.13 Uhr unter dem Druck der Eisschollen einstürzte. Es ist eine Betonbrücke. Dessen 100.000 Strömungen sich zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds drängen. Die Fälle, deren 100.000 Strömungen nach der Überflutung teilen sich und drängen sich in 2 Arme zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds. Es war vor dem Krieg. Am Ende der Regenbogenbrücke befindet sich der Zoll. Die Brücke ist 5 Jahre später eingestürzt. Und krümmen sich die Fälle zu einem Hufeisen, teilen sich in 2 Arme und krümmen sich... Wir kommen nach 30 Jahren wieder her. Von ungefähr 1/2 Meile Umfang... Der große Turm stand noch nicht da, der wie ein Wasserturm aussieht. Wenn Sie Bürger der Vereinigten Staaten oder Kanadas sind, haben Sie keinerlei Schwierigkeiten. Der kleine Turm mit dem Geläut... war noch nicht da. Zu einem Hufeisen zwischen den beiden Fällen. Und auch nicht der Fahrstuhl mit dem Gehäuse aus Stahl und Glas auf dem anderen Ufer. Von ungefähr 1/2 Meile Umfang. War dieses Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud schon da? Wenn Sie aus einem anderen Land kommen, müssen Sie manchmal ein langes Verhör über sich ergehen lassen. Wir haben die Grenze überschritten. Springt ein mächtiger... Jetzt sind wir in einem anderen Land. Ein mächtiger Felsen vor. Ich weiß es nicht mehr. Der Queen Victoria Park erstreckt sich auf der kanadischen Seite entlang der Schlucht. Inzwischen haben wir Madame Tussauds Kabinett in London gesehen. Zwischen den beiden Fällen... Man nennt das ein anderes Land. Ein von unten ausgehöhlter... Sie sprechen dieselbe Sprache wie wir. In der Mitte das Green Theater, in dessen Innerem wir kleine Felsen finden. Ich sah nur dich. Springt ein mächtiger... Waren diese Blumen schon da? Ein mächtiger Felsen vor. Sie haben die gleichen Autos wie wir. Becken. Sie tragen die gleichen Kleider wie wir. Neigt sich. Das Tulpenfest beginnt. Mit seinen Tannen. Und die Autos waren ganz anders. Terrassen. Aber der kanadische Dollar ist etwas weniger wert als der unsere. Ausgehöhlter. Aber sie gehen nicht ganz genauso wie wir. Über das Chaos der Wellen. Kannst du den Namen lesen, der auf dem Schild steht? Spazierwege. Vor diesem scharlachroten Viereck. Von unten. Was für ein Rot. Gebüsche. Und dieses Weiß. Hecken und die Arena mit ihren Stufen. Erinnerst du dich? Am Ende des Queen Victoria Parks der Fahrstuhl, der zum Tunnel führt. In der Runde Regenbogen. Weiß-rosa Rhododendron mit sehr schönen Blättern. Unzählige Schalter für die Eintrittskarten. Auslagen mit Andenken. Fluten dunkelroter. Schwarz gefleckter Rhododendron. Die gegen den Felsen schlagen. Haarbürsten mit den Fellen. Wölben und kreuzen sich. Weißer, rot-schwarz gefleckter Rhododendron. Zischen über dem Abgrund. Karaffen mit den Fellen. Zu Wirbeln, deren schreckliches Tosen von Schaum. Schimmernder, zartrosa, gelb gefleckter Rhododendron. Man 60 Meilen in der Runde hört. Krawatten mit den Fellen. Die gegen Flieder. Großer Tyrusstab mit weißen Blüten. Den erschütterten Felsen schlagen. Kleine nackte Frauen aus Fayence, deren Brüste abnehmbar sind und als Salz- und Pfefferfässchen dienen. Die sich erheben, zischen. Sehr schöne dunkelrote Flieder. Über die Wälder in Wirbeln. Nachttischlampen mit den Fellen. Und gleichen den dichten Schwaden, die sich über der großen Feuersbrunst von Wäldern erheben. Blau-violetter Flieder. Gigantische Felsen gleichen den dichten Schwaden in der Form einer großen Feuersbrunst von Phantomen. Knöpfe mit den Fellen. Felsen schmücken die gigantische und erhabene Szene. Nussbäume in der Form von wilden Phantomen. Rosa-violetter Flieder. Schmücken die Szene mit rötlichem, erhabenem Holz und rissige Nussbäume wachsen kümmerlich, wild auf diesen Skeletten eines rötlichen, felsigen Holzes. Vorhänge mit den Fellen. Man sieht kein lebendes Tier in der Nähe. Und bis auf die rissigen Adler, die kümmerlich wachsen, über den Skeletten dieser Katarakte schwebend, wo sie ihre felsige Beute suchen, von dem Luftstrom hinabgerissen, man sieht kein cremefarbene, großblütige Iris. Hinabgerissen und in der Tiefe des Abgrunds kreisen kein lebendes Tier. Kissen mit den Fellen. Bis auf die Adler, die Labrador-Dachse, die sich mit ihren langen Schwänzen geschmeidig an einen niedrigen Ast hängen, über dem Katarakt schwebend. Chromfarbene, in der Mitte gelblich getönte Iris. Innere Unterteilung mit blassgelber Mittellinie. Am Ende eines niedrigen Astes, wo sie ihre Beute packen, von dem Luftstrom hinabgerissen werden. Diapositive mit den Fellen. Die zerschlagenen Körper kreisen in der Tiefe des Abgrunds der Elche und Bären und Labrador-Dachse. Die mandaringelben Fasern unterstreichen die zartrosa Tönung, die an die Farbe des rosa Flamingos erinnert. Die Stunde verrinnt. Der Tag verrinnt. Was möchtest du lieber? Wir können warten. Postkarten mit den Fellen. Sie werden vom geschmeidigen Niagara-Fluss gebildet und den Labrador-Dachsen, die sich mit ihren Schwänzen an die Äste hängen. Servietten, Anhänger mit den Fellen aus Schmetterlingsflügeln. Der niedrige Eriesee, der hervorgeht und in den Ontariosee mündet, ungefähr 9 Meilen entfernt. Der Monat verrinnt. Möchtest du wieder in den Tunnel? Natürlich müssen wir auch wieder in den Tunnel. Um in dem Abgrund dieses Sees die zerschlagenen Körper der Elche und Bären zu packen. Aschenbecher, Hemden mit den Fellen. Befinden sich die Felle der Adler, ihre Höhe? Teller, Fahnen mit den Fellen. Hinabgerissen von dem senkrechten Luftstrom, fällt kreisend ungefähr 200 Fuß in die Tiefe des Abgrunds. Du möchtest also in den Tunnel? Natürlich müssen wir auch in den Tunnel. Aber was dazu beiträgt, die Katarakte so heftig zu machen, ist, dass die Felsen... Um deutlich daran zu erinnern, dass man sich in einem Königreich befindet, sind in demselben Gebäude... Vom tobenden Irisee an bis zu den gigantischen Felsen... Die Nachahmungen aus Messing und Glas, der Kronjuwelen... Der Fluss in einem Lauf... Des Schatzes des Towers in London... ausgestellt. In der Form von Phantomen. Der Fahrstuhlschacht ist in den Felsen gehauen. Mit einem immer stärkeren Gefälle sich nähert. Unten erhält jeder Besucher ein paar Stiefel und einen orangefarbenen Regenmantel. Schmücken die erhabene Szene. Durch einen Tunnel gelangt man hinter die mächtige Wand des herabstürzenden Wassers. In einem Lauf von 6 erhabenen Meilen. Der Führer nimmt dann einen Stein, sodass er im Augenblick des Sturzes und wirft ihn gegen diese dunkle, flüssige Scheibe. Weniger ein Fluss ist als ein tobendes Meer. In der für einen kurzen Augenblick ein Spalt entsteht, durch den ein Lichtstrahl des grellen Tageslichts aufblitzt. Das alte Ehepaar, das einst zu den Fällen gekommen war und versucht hat, wieder dasselbe Zimmer zu bekommen. Die im Norden geht an einem alten Ehepaar vorbei. Herabstürzende Masse. Das damals vor 30 Jahren nicht hatte kommen können. Mit ihren Tannen. Und hier den Jungbrunnen sucht. Über dem Chaos der Wellen in einem furchterregenden Dunkel. Das Jahre hindurch Cent für Cent gespart. Die Wassermasse. Das auf einen neuen Kühlschrank verzichtet hat. Fällt wie eine Wassersäule der Sintflut im Süden. Um hierher zu kommen und die Pfingstrosen blühen zu sehen. Zart. Fleischfarben. Hast du die schwarzen gesehen? Samtiger Amaranth mit silbrig glänzenden Reflexen. Warum betrachtest du diese schwarzen? Es sind Neger wie alle anderen. Die Katarakte der Sintflut. Seit 30 Jahren verheiratete. Teilen sich in zwei Arme und wölben sich zu unzähligen Regenbogen. Seit dem Vortag verheiratete. Ein Hufeisen. Bebende, seit heute Morgen Verheiratete. Krümmt sich über dem Abgrund von einer halben Meile Umfang. Weiße oder schwarze. Dessen schreckliches Tosen man hört. Halten mit ihren Wagen, ihren Bussen am Zoll oder gehen zu Fuß durch die Kontrolle. Um in dem Abgrund zu packen. Die jungen Leute gehen hinter uns. In beiden Richtungen. Die zerschlagenen Körper. Die jungen Leute gehen hinter uns. Weiße. Rosige. Der Elche. Ihr rotes Blut fließt unter ihrer Haut. Sie halten sich an ihren glatten, weißen Händen. Und der Bären. Sie gehen vorbei. Sie gehen auf die kanadische Seite. Und in den Ontariosee mündet. In den Ontariosee, ungefähr 9 Meilen von diesem See entfernt. Eine stark geschminkte Frau mit blutroten Fingernägeln, der aus dem Irisee Nicht mehr jung. In den Ontariosee. Mit vielen Ringen an den Händen. Befinden sich die Fälle. In Begleitung eines jungen Mannes, der ihr Sohn. Es ist hässlich. Sein könnte. Ich gebe zu, es ist hässlich. Es ist sogar lächerlich, alle diese einfältigen Leute, die mit aufgerissenen Mäulern auf das herunterfließende Wasser starren. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich keine Lust hätte, hierher. Kommt zu dem Fahrstuhl, der in die Windhöhle führt. Als ich mit meinem Mann hier gewesen bin. Ach, weil du mit deinem Mann hier gewesen bist. Senkrecht ungefähr. Aus der Fahrstuhlstation kommt eine lachende und kichernde Gruppe in triefenden, goldgelben Gummimänteln. »200 Fuß. Aber was dazu beiträgt?« »Ich hatte ihn angefleht. Ich war damals noch sehr jung. Ich wusste nichts von seinem Leben. Ich war noch jünger als du jetzt. Und ich war schön, ich war sehr schön, ich weiß es. Du kannst dir nicht vorstellen.« »Du weißt doch.« »Die Katarakte so heftig zu machen.« Man betritt ein anderes Gebäude, ganz in der Nähe. »Ist ihre Höhe.« »Oh, ich habe alle Anstrengungen gemacht, um etwas davon zu bewahren. Und es war nicht allzu schwierig, bei dir Illusionen zu erwecken.« Du kanntest das alles so wenig. Er fand alles entsetzlich. Und es stimmt. Alles ist entsetzlich. Jetzt sehe ich es auch. Und es ist vollkommen lächerlich, in die Windhöhle hinunterfahren zu wollen. Sei lieb. Da wir schon einmal da sind, würde es mir Spaß machen. Es würde mir Spaß machen, mit dir hinunterzufahren. Aber was dazu beiträgt, die Katarakte... Sie bezahlen. ...ist der Umstand, dass vom Eriesee an... Der senkrechte Fluss, so heftig. Es macht mir einen Riesenspaß, mit dir hinunterzufahren. Und ich bin so glücklich, dass du Lust hast, es dir anzusehen. Denn er hat es mir damals abgeschlagen. Weil ich ihn gebeten hatte, deshalb und wegen allem anderen noch einen Tag länger zu bleiben. Und weil er lauter rausgelacht hat. Und an jenem Tag, deshalb habe ich unbedingt warten wollen, mein Liebling. Ich gebe zu, dass es hässlich ist. Aber es war nicht möglich. Wir konnten nicht in irgendeinem beliebigen Motel anhalten. Du verstehst das doch, Liebling. Du verstehst doch. Sag mir, dass du es verstehst. Ich wollte, dass es hier sei. Aber ich verstehe nicht, warum du das so hässlich findest. Du bist komisch. Dass der Fluss sich mit einem immer stärkeren Gefälle... Männer und Frauen trennen sich. ...auf ungefähr 200 Fuß. Aber was dazu beiträgt, die Katarakte so heftig zu machen? Jeder erhält, um darin Papiere und Geld, die Autoschlüssel, die Schlüssel vom Hotel und seiner Wohnung einzuschließen, eine kleine metallene Kassette, deren kleinen Schlüssel er sich an einer Hanfschnur um den Hals hängt. Dass der Fluss sich vom Eriesee an in einem Lauf von fast 6 Meilen. Man führt sie in eine Einzelkabine und bittet sie, sich dort vollständig zu entkleiden. Ist der Umstand, dass bis zu den Fällen der Fluss mit einem immer stärkeren Gefälle... Allenfalls können Sie einen Slip anbehalten. ...so dass er im Augenblick des Sturzes... Dann ziehen Sie einen verblichenen, geflickten Schlafanzug... aus grobem Tuch an. Vom Eriesee an mit einem immer stärkeren Gefälle. Dazu Schuhe aus dickem Leinen. Er ist weniger ein Fluss, bis zu den Katarakten, in einem Lauf von fast 6 Meilen. Und schließlich streifen sie das große, goldgelbe Wachstuch-Cape über. Als ein tobendes Meer. Ein Fluss, der im Augenblick des Sturzes... Etwas besorgt... ...dessen 100.000 Strömungen... ...geben Sie die Kassette am Schalter ab. ...nähert sich mit einem immer stärkeren Gefälle. Sie treten in die Sonne hinaus. Er weniger ein Fluss ist, als ein tobendes Meer. Und setzen sich auf eine Bank unter die Gruppe, die sich zu bilden beginnt und auf den nächsten Führer wartet. Drängen sich die Kälte des Wachstuches auf der Haut in einem Lauf von fast 6 Meilen lässt sie spüren, dessen 100.000 Strömungen, dass sie nackt sind, sich zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds drängen, dass sie keine Taschen haben, so dass im Augenblick des Sturzes keinen Ausweis, zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds, Die Katarakte. Wir sind die einzigen Farbigen. Dass sie im Schlafanzug sind. Mitten unter den gewöhnlichen Menschen, die in ihren Anzügen und Schuhen vorbeigehen. Ich sehe junge, schwarze Ehepaare, die zurückkommen. Alles geht gut. Die Katarakte. Was für eine verrückte Idee. Er ist weniger ein Fluss als ein tobendes Meer. Die Leute sehen sich mit einem verlegenen Lächeln an. Teilen sich. Du hast deine Ringe anbehalten. Teilen sich in zwei Arme. Ja, natürlich. Denen schadet es nichts, wenn sie nass werden. Deren 100.000 Strömungen sich drängen. Du fährst doch das erste Mal hinunter. In zwei Arme und sich krümmen. Aber sicher. Doch weißt du, dass das nicht sehr nett ist, was du da sagst, nach allem, was ich dir erzählt habe? Es ist eine verrückte Idee. Eine völlig verrückte Idee. Meine ganze Schminke, meine ganze Frisur. Ich werde dir hinterher 10 Jahre älter vorkommen. Du wirst merken. Und krümmt sich. Der Führer holt die Pilger ab. Witzige Bemerkungen machend. Zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds. Man sagt, dass das verjüngt. Zu einem Hufeisen von ungefähr einer halben Meile Umfang. Der Führer schließt die Türen des Fahrstuhls, der in dem Felsschacht hinabfährt. Zwischen den beiden Fällen springt ein mächtiger, von unten ausgehöhlter Felsen vor, der sich mit seinen Tannen über das Chaos der Wellen neigt, von ungefähr einer halben Meile Umfang und sich krümmt. Die gelben Gummimäntel reiben gegeneinander. Die Wassermasse, die im Süden herabschießt, wölbt sich. Man tastet nach seinem Schlüssel auf der Brust. Zwischen den beiden Fällen springt ein mächtiger Felsen vor, in einem Hufeisen von ungefähr einer halben Meile Umfang. Die Türen öffnen sich auf einen langen, sanft geneigten Gang und rundet sich nach dem Verlassen des von unten ausgehöhlten Randes wie ein gewaltiges Rohr. Zwischen den beiden Fällen springt ein mächtiger Felsen vor, der in der Ferne auf blendendes, feuchtes Licht zuführt. Entfaltet sich zu einer schneeigen Decke, die sich von unten ausgehöhlt neigt und im Sonnenlicht in allen Farben des Spektrums glitzert. Dann erreicht man, an der Felswand oberhalb des Gerölls, unter den Schichten des Gesteins entlanggehend, mit all seinen Tannen, der sich mit all seinen Tannen über das Chaos der Wellen neigt. Ein ganzes komplexes System von Treppen und Terrassen aus bemoostem Holz, das einen Rundweg rings um einen riesigen Felsen bildet, der vor Jahrhunderten von der Wand herabgestürzt ist. Die im Norden auf das Chaos der Wellen herabstürzende Masse. Einer hinter dem anderen klettert man in immer nassere Bereiche. Die Duschen werden immer heftiger. Die Wassermasse stürzt in ein furchterregendes Dunkel. Die Wassermasse fällt wie eine Wassersäule der Sintflut. Humoristische Schilder stehen zwischen den nassen Steinen und Pflanzen. Die im Süden herabschießt, wölbt und rundet sich wie ein gewaltiges Rohr. Vor Taschendieben wird gewarnt. Unzählige Regenbogen wölben sich im Süden nach dem Verlassen des Randes. Man wird sich wieder der Tatsache bewusst, dass man keine Taschen hat. Und kreuzen sich über dem Abgrund. Dass man im Schlafanzug ist. Wölben sich. Dass all diese Leute und ihren gelben Gummimänteln in Schlafanzügen sind. Dann entfalten sie sich zu einer Decke. Man sieht, sie lachen, aber man kann sie nicht hören. Deren schreckliches Tosen man 60 Meilen in der Runde hört. Die Fluten runden sich wie ein gewaltiges, schneeiges Rohr und glitzern in der Sonne, schlagen gegen den erschütterten Felsen beim Verlassen des Randes, entfalten sich dann in allen Farben des Spektrums, zischen zu Wirbeln von schneeigem Schaum empor und glitzern. Man spürt, dass sie nach ihren Schlüsseln auf ihrer Brust tasten. Die im Norden herabstürzende Masse gleicht den dichten Schwaden und glitzert, fällt in ein furchterregendes Dunkel wie die Säule einer großen Feuersbrunst der Tannen in der Sonne des Wassers. Man klettert noch weiter aufwärts. Wilde Nussbäume in allen Farben der Sintflut, Felsen in der Form des Spektrums, Regenbogen von Phantomen schmücken die Szene. Es wird immer glitschiger. Die in Norden herabstürzende... Ein Fell aus Moos wallt auf den Geländern und Stufen. Unzählige Adler fallen... Man muss sich vorwärts kämpfen. In ein furchterregendes Dunkel krümmen sich, hinabgerissen... Ein außerordentlich starker Geruch von Ozon verbreitet sich, steigt zu Kopf. Wie eine Säule. Die Mutigsten bieten ihr Gesicht im prasselnden Wasser dar. Und kreuzen sich durch den Wasserstrom über dem Abgrund der Luft. Der Fall, dessen von Felsen absprühendes Wasser man so mitten ins Gesicht erhält, heißt der Brautschleier. Der Sintflut, deren schreckliches Tosen in der Tiefe kreist. Nach dem Aufstieg aus der Windhöhle findet jeder seine Papiere und seine Dollars in seiner Kassette wieder. Unzählige Regenbogen fallen in den Abgrund und... Zieht sein Hemd und seine Socken wieder an, bindet seine Krawatte um oder streift sein Kleid über und seine Strümpfe. Wölben und kreuzen sich. Und wischt sich noch einmal das Gesicht ab. Hört die Labrador-Dachse über dem Abgrund. Vielleicht etwas Schminke. 60 Meilen. Schweigsam finden sich die Paare wieder. Ganz gewöhnlich gekleidet. Sehen auf die noch trockenen, gelben Pilger, die vor der Tür sitzen und warten. Hängen sich an ihren langen, geschmeidigen Schwänzen. Die neuen, durchnässten Pilger, die zurückkehren. Deren 100.000. Und werfen einen Blick auf die Auslagen mit den Andenken, die sich in dem anderen Teil des Gebäudes befinden. Es ist Abend. Und die Labrador-Dachse hängen sich mit ihren langen Schwänzen. Es ist noch sehr warm. Ihre Höhe in der Sonne des senkrechten Abgrunds in allen Farben der ungefähren Tiefe des Spektrums. Die Strahlen sind schon golden. Kreisen ungefähr 200 Fuß der im Norden herabstürzenden Masse. Die Adler von dem Luftstrom hinabgerissen. Die jungen Paare, die am Tag vorher geheiratet haben, bedeckt mit Schweiß. Aber was dazu beiträgt, die Katarakte so heftig zu machen, ist der Umstand, dass in einem furchterregenden Dunkel Felsen in der Form von Phantomen die Szene vom Eriesee an bis zu den Fellen schmücken. Die jungen Paare, die am Morgen geheiratet haben, in Shorts, halblangen Hosen oder Kniehosen. Wie eine wilde Wassersäule, der Fluss der Sintflut. Wie die Schwaden einer großen Feuersbrunst der Tannen, der Nussbäume. Die alten Ehepaare, die auf ihrer Hochzeitsreise hier gewesen sind. Und jene, die nicht hatten kommen können. Nähern sich unzählige Regenbogen, die sich über die Wälder erheben. Mit ihren weißen oder schwarzen Strohhüten. In einem Gefälle sich krümmen zu Wirbeln von Schaum. Mit ihren weißen oder schwarzen, von Schweiß bedeckten Gesichtern. Immer stärker über dem Abgrund kreuzen sich die zischenden Fluten. Die verheirateten Frauen, gealtert, mager oder rundlich. In einem Lauf von fast 6 Meilen, dessen schreckliches Tosen man 60 Meilen in der Runde hört, die gegen den erschütterten Felsen schlägt. Stark geschminkt, mit gebleichten oder gefärbten Haaren. So dass er im Augenblick des Sturzes gegen den erschütterten Felsen schlägt, zu Wirbeln von Schaum 60 Meilen in der Runde emporzischt. Die Augen umschattet, die Wimpern getuscht. Er weniger ein Fluss ist, als ein Meer in Wirbeln von Schaum, dessen schreckliches Tosen man hört. Klirrend. Tobende Fluten, deren 100.000 Strömungen, die sich über die Wälder erheben, über dem Abgrund sich wölben und kreuzen. Von Ketten, Armbändern, Ohrringen. Sich drängen wie unzählige Regenbogen. Sonnenbrillen mit eingelegtem Permut, die sie nervös in den Händen drehen. Zum gähnenden Schlund eines Abgrunds. Die Schwaden der Sintflut. Mit langen Zigarettenspitzen, auf die sie mit dem Finger klopfen. Die Katarakte einer großen Feuersbrunst. ihre kunstseidenen Blusen mit Schweißflecken, teilen sich in Säulen, begleitet von braun gebrannten jungen Männern, die nicht ihre Söhne sind. Zwei Tannen, ein Ast und Nussbäume. Mit weiten, flatternden Hemden, auf die Revolver oder sich bäumende Pferde aufgedruckt sind. Sich wie wilde Felsen wölben in der Form von Phantomen. Gehen über einen Steg, die Sonne versinkt, und gelangen zur Mondinsel zwischen dem großen amerikanischen Fall und dem Brautschleier. In einem furchterregenden Dunkel, auf das Geländer gelehnt, zu einem Hufeisen, betrachtet ein älterer Mann die Szene schmücken, mit einer Nelke im Knopfloch, hinabgerissen, in einem Jackett aus imitiertem Alpaka, ungefähr eine halbe Meile, mit einem weichen, schottisch karierten Hut, und Adler, im Norden des Luftstroms, der herabstürzt, das Gesicht mit Schweiß bedeckt, schweben und kreisen, aufmerksam ein junges Mädchen. Die im Norden, das sehr gut seine Tochter sein könnte. Zwischen den beiden Blue Jeans, in der Tiefe des Abgrunds des Spektrums Pullover, Felle in der Tiefe des Abgrunds, großer Leinenhut mit aufgestickten Blumen aus Bast, in allen Farben, mit Schweiß bedeckt, springt schwebend ein Felsen. Wollen wir in die Windhöhle hinunterfahren? Ich glaube, dazu ist es schon ein bisschen spät. Im Süden. Im August. Entfalten sich. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen sollte. Teilen sich in zwei Arme. Aber natürlich. Die Fluten zischen empor. Um 9 Uhr. Ich sollte Ihnen all Ihre schönen Träume lassen. Die sich in Wirbel aus Schaum teilen, sich über die Wälder erheben. Keine Angst. Verlöscht alles. Und nicht den Groll und die Enttäuschung eines Mannes vor Ihnen ausbreiten, der das Glück in allen möglichen Abenteuern gesucht hat, ohne es zu finden. Und der es aufgegeben hat, ihm noch zu begegnen. Nach dem Verlassen des Randes. Aber man darf nicht aufgeben. Die Fälle. Und beginnen die Illuminationen. Wie die Schwaden einer großen Feuersbrunst. Indessen der Straße der Fälle. Wie ein gewaltiges Rohr. Zwischen den Restaurants und den Kinos. Die mehr oder weniger zusammenpassenden Paare. Zum gähnenden Schlund eines Abgrunds. In den Andenkenläden die ausgestellten Dinge betrachten, betasten, vergleichen. Tannen. Wilde Nussbäume, Felsen in der Form von Phantomen. Wie hässlich das alles ist. Reizt dich etwas von all diesem entsetzlichen Zeug? Wölben sich. Was ist denn das hier? Kleine nackte Frauen aus Fayence, deren Brüste abnehmbar sind und als Salz- und Pfefferfässchen dienen. Anhänger. Drängen sich. Wozu dient das? Nachttischlampen, Anhänger mit den Fellen aus Schmetterlingsflügeln, Knöpfe. Schmücken die Szene der Adler. Das dient zu nichts. Es sind Andenken. Man hängt das in seinem Schlafzimmer auf. Natürlich sollst du Andenken haben, aber das da ist nichts für dich. Strömungen. Aus was ist das denn? Servietten, Vorhänge, Postkarten. Aus Schmetterlingsflügeln. Hinabgerissen. Von richtigen Schmetterlingen? Ja. Von exotischen Schmetterlingen, wie man sie in Brasilien oder Guatemala oder irgendwo da unten jagt. Wölben sich. Und du findest es nicht hübsch? Du willst doch nicht etwa sagen, dass du... 100.000? Nein, aber es ist doch amüsant. Die Illuminationen. Immer tiefere Wolken. Verbergen den Mond. Wölben und runden sich wie ein gewaltiges Rohr, das sich neigt, so dass beim Verlassen des Randes immer rascher ziehende Wolken. Oberhalb der höchsten Strahlen der Scheinwerfer, der der letzten Farbtönungen des Wassers. Beim Verlassen des Randes mit all seinen Tannen er weniger ein Fluss ist als ein Meer. Alles ist verlöscht. Entfaltet sich dann zu einer glitzernden Decke über dem Chaos der tobenden Fluten. Die letzten Andenkenläden schließen. Tannen, wilde Nussbäume. Der Regen, der gegen die Scheiben aller Zimmer schlägt. Von allen Farben der Schatten. Nur ein paar Tanzlokale und Bars sind noch geöffnet. Sodass beim Verlassen des Randes Felsen in Form von Phantomen die Szene im Mondschein schmücken. Für einen Augenblick ein Riss in den Wolken. Die Türen klappen auf den Fluren der Hotels. In einem Lauf von fast 6 Meilen. Alle duschen in den Badezimmern der Hotels. Alle Klimaanlagen, die summen wie Schwärme riesiger Fliegen, rauschen wie Scharen riesiger Vögel, mit blutunterlaufenen Augen, stählernen Schnäbeln, scharfen Fängen. Adler. Glitzern. Auf den Scheiben 100.000 herabrieselnde Ströme. Stärker. Hinabgerissen. Alles, was in den billigen Hotels über die Stirnen rieselt. Zu schweißigen Decken. In einem heftigen Gefälle. Auf jedem Nachttisch eine Bibel. Vom Luftstrom. Dann entfalten sie sich. Ein Blitz wirft durch all die von Tropfen übersäten Scheiben seinen Schein auf das Bettzeug. Dass der Fluss sich nähert und kreisen in der schwarzen Nacht beim Verlassen des Randes die Katarakte in dem schwarzen Regen hinabgerissen. Soll ich das Fenster aufmachen? Wie ein gewaltiges Rohr. Ich glaube, das wäre besser. Blut. Ein Gewitter. Bis in die Tiefe des Abgrunds. Ein schönes Gewitter. Rundet sich. Regen aus Blut. Vom Eriesee an. Und. Regen. Aus schwarzem Blut. Und? Du hast schon immer Gewitter gern gehabt. Ist der Umstand? Du hast dich bei Gewittern schon immer wohl gefühlt. Regen von altem schwarzem Blut in der Nacht. Die Labrador-Dachse wölben sich. Das Blut der Niedergemetzelten, das in der schwarzen Nacht grollend wiederkehrt. So heftig hängen sich. Und durch die offenen Fenster dringt ein Schwall frischer Luft. Im Süden. Schönheit. Was dazu beiträgt. Schwarze Goldzunge. Mit ihren langen, geschmeidigen Schwänzen. Das Gewitter entfernt sich ein wenig. Wird ruhiger, ruhig. Die Wolken geben hin und wieder den Mond frei. Peitschen ihn. Liebkosen ihn noch. Herabschießen? Weniger Regen. Was dazu? Am Ende? Dazu. Aber eines. Ein sanfter Regen, immer sanfter und sich entfernend. Ein Gesang von Regen, von Schweiß, von Blut, von sanften Tränen, von Nacht, schwarzen Perlen und Mond. Fluss. Über dem Abgrund der Elche und Bären, die Wassermasse. Die zerschlagenen Körper wölben und kreuzen sich in dem Abgrund, der sich hinabstürzt, um 1000 Regenbogen zu packen. Der Mond zieht vorbei. Im niedrigen Süden am Ende eines Astes. Die Stunde verrinnt. Eine geschmeidige Wassersäule der Sintflut wölbt sich. Der Monat verrinnt. Und Labrador-Dachse hängen sich mit ihren Schwänzen, man könnte meinen, in die Tiefe des Abgrunds. Die Jahreszeit verrinnt. Und wölben sich kreisend in einem furchterregenden Dunkel. Schwebend wie ein gewaltiges Rohr im Luftstrom. Hinabgerissen von der Beute, die sich entfaltet. Oktober. Adler im Osten schmücken die Szene. Die Herbstnacht. Felsen in der Form wilder Nussbäume. Nicht mehr ganz die Nacht. Die der schneeigen Tannen, wie die Schwaden einer großen Feuersbrunst in der Morgendämmerung, die sich über den Wäldern erhebt. Sich in seinem Traum bewegend, mir entfliehend. Und glitzert in der Morgendämmerung mit Wirbeln von Schaum. Gequält in ihrem Traum. Mich verfolgend. Zu einer schneeigen Decke und glitzert die Morgendämmerung. Die Fluten zischen auf in allen Farben, gegen den erschütterten Felsen schlagend. Dann sich über dem Abgrund entfaltend die Dunkelheit, das Licht, das die Gräser streift, wölbt sich und kreuzt sich beim Verlassen des Randes. 1000 Regenbogen, die im Osten herabschießende Masse gleich einem gewaltigen Rohr. Das Licht, das die Schichten der Felsen streift. Eine Wassersäule stürzt in ein furchterregendes Dunkel. Man könnte meinen, wölbt sich und rundet sich, furchterregend. Man könnte meinen, das Blutgerüst des Morgens fällt seine Schmiede in ein Dunkel im Süden. Ein rötliches Licht. Eine Wassersäule im Osten. Die Gruft des Morgens. Die sich herabstürzt. Seine Verwesung. Die aus der Sintflut der Dunkelheit herabschießende. Aufwallen, atmen, Aufruhr. Das Morgenrot. Die Wassermasse von allen Farben. 1000 Regenbogen. Es ist das Licht des Morgens. Die Katarakte. Die Stunde des Erwachens. So dass im Augenblick des Sturzes die beiden Städte erschauern. Über dem Abgrund. Und alle Hotels werden unruhig. In einem Lauf von fast 6 Meilen. Jene, die zum ersten Mal zusammen geschlafen haben. Die Katarakte. Jene, die seit Jahren zum ersten Mal wieder zusammen geschlafen haben. Mit einem immer stärkeren Gefälle. Jene, die seit Jahren jede Nacht zusammenschlafen. Sind wir da. 1000 Regenbogen wölben und kreuzen sich. Endlich wir auch. Jener, die glaubten, dadurch Abwechslung in ihre Nächte zu bringen, dass sie hierher kamen. Du bist wie er. Der Fluss nähert sich. Ich bin wie wer? Jene, die nicht dachten und nicht geglaubt hätten, dass sie hier diese Nacht zusammen schlafen würden. Und jetzt? Teilt sich. Was soll ich jetzt machen? Jene, die gern hier jemand gefunden hätten, mit dem sie schlafen könnten. Meine Hände zerknittern die Betttücher. Vom Eriesee an bis zu den Katarakten. In allen Farben des Spektrums. Was lockt mich denn hierher? Ab 9 Uhr fahren die beiden Nebelmäden über den Fluss. Was macht sie allein hier? Um die Fahrt mit dem Schiff vom amerikanischen Ufer aus zu unternehmen, muss man zunächst über die Brücken des Parks gehen, die über die mit davonfahrenden Autos angefüllten Straßen führen. In den Ontariosee muss ein paar Stufen ersteigen, von unten ausgehöhlt, einen Vierteldollar in den Schlitz der eisernen Drehtür stecken und mündet. Woher kommt er? Allein? Aus welcher Stadt? Von welchem Ufer? Den breiten Steg überqueren, der zu dem Turm aus Stahl und Glas führt und glitzert in der Sonne. Was für eine Verwirrung in ihren schönen Augen, die fast ganz von den Haaren verborgen sind. Und mit dem durchsichtigen Fahrstuhl hinunterfahren. Was will er von mir? Warum sieht er mich an? Warum ist er in der Menge der Paare allein? Vom Eriesee an. Unten führt ein Weg an der Felswand entlang zu dem kleinen Gebäude der Anlegestelle. Der sich neigt, wo man $1,25 für eine der beiden Nebelmäden bezahlt, die alle 20 Minuten anlegen. Dieser einsame junge Mann inmitten der Menge. Der hervorgeht. Und von denen die eine amerikanisch und die andere kanadisch ist, wie man an ihren Fahnen erkennt. Diese junge Frau, die so schön, so jung, so verloren ist, mit ihrem verlorenen Blick, ihren schwarzen Augen, mit diesem Glanz. Schneeige Decke. Diesmal braucht man sich nicht zu entkleiden. Man könnte meinen, sie habe alles verloren. Wird sie dasselbe Boot nehmen wie wir? Vom Niagara-Fluss gebildet. Mit fachmännischem Blick schätzt man ihre Größe und überreicht ihnen einen schwarzen Gummimantel, der bis zu den Füßen reicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Er sieht mich nicht mehr an. Es ist besser so. Ich werde ebenfalls diese Rußkutte anziehen, um wie er durch diese finstere Schlucht zu fahren. Mit all ihren Tannen. Die Büßer drängen sich in dem kleinen Schiff zusammen. Ich sehe ihn nicht mehr. Sie werden gebildet. Ich sehe sie nicht mehr. Aus weiß gestrichenem Metall. Ich finde sie nicht wieder. Sie geht mir aus dem Wege. Ist sie überhaupt mit uns auf dem Boot? Hat sie überhaupt diese Schattenglocke mit den steifen Falten übergestülpt? Dann entfaltet sie sich zu einer Decke. Gelber Schornstein, 2 Rettungsboote auf dem Dach. Gut versteckt unter dieser Kappe. Über dem Chaos der Wellen. Das spuckt, brummt, sich schüttelt und anfährt. Das kleine, stählerne Schiff bewegt sich in diesem riesigen, brodelnden Kessel vorwärts. Springt in ein furchterregendes Dunkel. Fällt. Bald kann man nicht einmal mehr seine Hände sehen. Fällt in ein furchterregendes Dunkel im Osten zwischen den beiden Katarakten. Man ahnt die vom Regen überflossenen Gesichter seiner Freunde unter den schwarzen Kapuzen. Die herabstürzende Masse, man könnte meinen, eine Säule von allen Farben, von ungefähr einer halben Meile Umfang. Man sagt nichts mehr. Glitzert in der Sonne als schneeige Decke und wölbt sich zu einem Hufeisen. Dann entfaltet sie sich. In dem Tumult leuchtenden Wassers der Sintflut zu einem gewaltigen Rohr, teilen sich in zwei Arme, wölben sich. 1000 Regenbogen im Süden. Ein geläuterter Smaragd. Die Katarakte, die herabschießen, die Wassermasse, die sich wölbt zum gähnenden Schlund eines Abgrunds, mit all ihren Tannen über dem Chaos der Wellen. Die Tiefe an dieser Stelle. Und ausgehöhlt über dem Abgrund ein mächtiger Felsen von unten, der sich neigt. Beträgt 180 Fuß. Deren 100.000 Strömungen sich drängen. 55 Meter. Springt über den Abgrund vor. Und die Nebelmet wendet in einem hufeisenförmigen Bogen. Zu einem Hufeisen von ungefähr einer halben Meile Umfang zwischen den beiden Fällen. Fährt unterhalb der Ziegeninsel zurück. Er ist weniger ein Fluss als ein tobendes Meer. Des Brautschleiers. Und krümmt sich. 1000 Regenbogen wölben und kreuzen sich. Der Mondinsel. Die Fälle teilen sich in zwei Arme, sodass beim Verlassen des Randes zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds für ein paar Augenblicke glitzern in der Sonne die so heftigen Katarakte, legt man am kanadischen Ufer an, befindet sich die schneeige Decke. Ein paar schwarze Büsche verlassen das Schiff. Im Ontariosee, ungefähr 9 Meilen von diesem See entfernt. Andere steigen zu. Der Umstand, dass die Wassermassen vom Eriesee an, die Wassermassen bis zu den Fällen, der Fluss, der im Süden herabschießt, nähert sich immer. Und man überquert den Fluss unter der Regenbogenbrücke. Wölbt sich zu einem gewaltigen Rohr. Um schließlich wieder an das amerikanische Ufer zu kommen. Mit stärkerem Gefälle. Und seinen schwarz gelackten Gummimantel abzugeben. Dann entfaltet sie sich. Sie hatte diese traurigen Abende an den Fällen so gern. Sie fahren ab. Weniger und weniger Leute. Essen gehen. Insbesondere weniger Paare. Ich werde bestimmt nicht schlafen können. In der Nacht. Einsame. Sich wärmen. Junge oder alte. Ich erinnere mich. Auf der Suche nach ihren Phantomen. Zukünftigen Gefährten. Einen Film ansehen. Oder Vergangenen. Der Mond möge kommen. Die Endstation des Viewmobil. über die dunklen Wege gehen. Die Lichtreklamen. Alle Fenster regennass. Über die vom Regen schwarzen Straßen fahren. Es ist eine fast ausgestorbene Stadt in dieser Nacht. Das Restaurant, in dem wir waren, besteht nicht mehr. Nur wenige Leute auf den Straßen. Mich in eine Bar setzen und warten. Der Mond. Vielleicht ein Buch kaufen und mich auf mein Bett legen und lesen. Die Wolken, die vor dem Mond vorbeiziehen. Der Wind möge kommen. Die leeren Parkplätze. Die hier ist zu trübselig. Die hier ziemlich schmutzig. Und die... Das Quietschen der Türen. Warten. Aber worauf? Jemand kommt aus einem Kino. Alle sind schließlich wieder in ihre Städte zurückgekehrt. Und ich bin allein zwischen den Bäumen und mit dem Wasser. Ein Schaufenster wird dunkel. Scotch. Der Nebel steigt aus der Schlucht. Einen Scotch oder einen Martini vor dem Essen. Der Mond durch den Nebel hindurch. Es war derselbe aufsteigende kalte Luftzug. Derselbe Nebel und derselbe Mond. Wir waren allein in dem Park. Und gingen von Insel zu Insel. Phantome. Der Bären und der Bären. Die Stunde verrinnt. Und der Elche. Der Elche. Und in der Tiefe des Abgrunds die zerschlagenen Körper. Mit ihren Phantomen. Um in der Tiefe des Abgrunds die zerschlagenen Körper zu packen. Eines niedrigen Astes, um zu packen. Die Nacht verrinnt. Am Ende eines niedrigen Astes mit ihren geschmeidigen Schwänzen, am Ende eines Astes. Mit ihren Dämonen. Eines niedrigen, um in der Tiefe die zerschlagenen Körper zu packen. Sich hängen. Der Monat verrinnt. Sich mit ihren geschmeidigen Schwänzen hängen. Die Labrador-Dachse hängen sich. Mit seinem Nachhall und seinem Nachgeschmack. In der Tiefe des Abgrunds mit ihren langen Schwänzen an das Ende eines Astes. Um in der Tiefe die zerschlagenen Körper der Elche und der Bären zu packen, die sich über die Wälder erheben. Am Ende eines niedrigen Astes zischt das Wasser zu Wirbeln von Schaum empor. Geschmeidig über dem Abgrund gegen den erschütterten Felsen schlagend. Wölben und kreuzen sich an ihren Schwänzen. Ein paar einsame Fußgänger im Schnee. Was machen sie zu dieser eisigen Stunde auf der Landstraße? Ein paar taumelnde Fußgänger. Spuren im Schnee. Im Frost von Tränen. Die Einsamen. Tränen, die in Wirbeln aufspringen. Die Bettdecke fest um sich ziehend. In einem Brodem von Tränen. Einer steht auf. Ich habe Durst. Er geht zum Fenster. Ich höre ihn zum Fenster gehen. Er sieht hinaus. Welch trostloser Anblick. Er seufzt. Er hat Durst. Er schauert. Man könnte meinen, es hätte hier niemals Hotels gegeben, niemals Kirchen und Feste. Bis auf dieses Zimmer, das durch die Schneewirbel treibt. Schwankt. Ich kann nichts für ihn tun. Er sieht etwas hinter der Scheibe näher kommen. Komm. Es ist nichts. Es ist ein Schauer von Tränen. Der aus dem Eriesee hervorgeht. Er schlägt die Hände vor das Gesicht. Was habe ich gesehen? Kehrt langsam zu seinem Bett zurück. Ein ganzer Katarakt von Tränen. Sie werden vom Niagara-Fluss gebildet. Er setzt sich auf sein Bett und verharrt lange reglos in der Dunkelheit und horcht auf den Wind. Die Stunde verrinnt. Die Bären der Sintflut. Die Bühne der Phantome ist bereit für andere Figuren. Eine Wassersäule, die Katarakte. Die zerschlagenen Körper der Elche. Die Nacht verrinnt. Weiß. Teilen sich in zwei Arme, man könnte meinen. Und hier der Zug der Fässer. Im Abgrund in einem furchterregenden Dunkel. Der Monat verrinnt. Um zu packen, neigt sich und krümmt sich am Ende eines niedrigen Zweiges in der Form eines Hufeisens im Osten und Labrador-Dachse hängen sich mit ihren geschmeidigen Schwänzen die herabstürzende Masse. Am Morgen des 4. Oktober 1901 bestieg Anna Edson Taylor ihr Fass. Die im Süden herabschießen. Es war eine Art Whiskyfass, nicht ganz so groß wie sie selbst. Die sich erheben. Aus Holz, von Stahlreifen umschlossen. Sich wölben. In weißen Buchstaben die Aufschrift Queen of the Mist, Königin des Nebels. Eine von unten ausgehöhlte Insel, die sich mit all ihren Bäumen neigt. Sie hatte auf dem Boden ihres Fasses einen kleinen Schmiedeamboss befestigen lassen, der als Kiel wirken sollte. Die Fluten, die gegen den erschütterten Felsen schlagen, zischen zu Wirbeln von Schaum empor. Sie ließ den Deckel gut verschließen und das Fass auf dem oberen Teil der Stromschnellen aussetzen, um sich den kanadischen Fall hinunterzustürzen. Springt über den Abgrund vor. Zu einem Hufeisen zwischen den beiden Fällen. Die Verstärkung des Frostes in der Morgendämmerung. Das kanadische Schiff Nebelmet fischte die Königin des Nebels in ihrem Fass auf. Wie ein gewaltiges Rohr. Der Tag bricht an. Tausend Regenbogen wölben und kreuzen sich. Die Morgendämmerung entdeckte auf den Straßen ein paar vorsichtig fahrende Autos. Dann entfaltet sie sich zu einer schneeigen Decke. Wolken ziehen vorbei und Schauer. Wölbt sich eine Wassersäule der Sintflut. Krümmt sich zu einem Hufeisen, dann entfaltet sie sich zu einer Decke. Die Felle Jomobil fährt nicht mehr. Teilen sich in zwei Arme. Wölben sich zu einem gewaltigen Rohr. Deren Strömungen sich zu dem gähnenden Schlund eines Abgrunds drängen. Die beiden Nebelmäden liegen Seite an Seite am kanadischen Ufer. Die Wassermasse, die im Süden herabschießt. Im Schnee. Die Brücke, die zu dem Fahrstuhlturm führt, ist geschlossen. Zugeschneit. Ist weniger ein Fluss als ein Meer. Schaum aus Schnee. Die Windhöhle ist geschlossen. Schneeschauer. Über dem Chaos der Wellen. Die Schneewirbel. Der kanadische Tunnel ist geschlossen. Und im Augenblick des Sturzes Schneewald. Die mit all ihren Bäumen. Doch alle Andenkenläden sind geöffnet. Der Fluss nähert sich vom Eriesee an mit einem immer stärkeren Gefälle in einem Lauf von fast 6 Meilen. Einige Paare in der Nacht. Im Schnee der Nacht. Auf den Ladentischen sieht man Vorhänge. Einige Autos in der Nacht. Die Fluten, die gegen den erschütterten Felsen schlagen, fallen in ein furchterregendes Dunkel. Ich habe Durst. Zischen im Osten zu Wirbeln von Schaum empor. Einige Paare suchen in der Nacht etwas zu essen. Wenn wir in die Taverne der Winde gehen. Die sich über die Wälder erheben, die wie Schwaden herabstürzen. Es ist schon ein bisschen schwer. Auf den Ladentischen sieht man Servietten. Mit den Fellen. In allen Farben. Ich habe Hunger. Die einer großen Feuersbrunst. Ich habe Durst. Jetzt genierst du dich auf einmal? Mir ist kalt. Dann entfaltet sie sich zu einer schneeigen Decke und glitzert im Mondschein. Einige Autos in der Nacht. Befinden sich die Felle. Heute die Nacht. Im Durst inmitten des Hungers von heute. In der Nacht inmitten des hellen Tages. In der Angst inmitten des Winters von heute. Sie sind seit 2 Tagen verheiratet. Glatteis in der Nacht. Einige Autos in der Nacht. Gefahr der Nacht. Ein Nummernschild von Wisconsin. Metall der Nacht. Gab es schon das Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud? Figuren der Nacht. Ihre Köpfe sind abgenutzt. Geräte der Nacht. Schlamm der Nacht. Ihr Auto ist mit Schlamm bedeckt. Wachs der Nacht. Wir kamen bald in die Nähe der Fälle. Die Stunde verrinnt. Die sich durch ein entsetzliches Tosen ankündigten. Weit von meiner Frau entfernt, getrennt von ihr durch die ganze Weite des Atlantiks. Sie werden vom Niagara-Fluss gebildet. Die Nacht verrinnt. Der aus dem Eriesee hervorgeht und in den Ontariosee mündet. Der Monat verrinnt. Ihre senkrechte Höhe beträgt 144 Fuß. Vom Eriesee an nähert sich der Fluss. Die Jahre verrinnen. In einem starken Gefälle. Was suche ich denn? Und im Augenblick des Sturzes. Die Nacht. Ist er weniger ein Fluss als ein Meer, dessen Strömungen sich zu dem gähnenden Schlund. Das Heulen des Windes vor der Morgendämmerung. Eines Abgrunds drängen. Die Fälle teilen sich in 2 Arme und krümmen sich zu einem Hufeisen. zwischen den beiden Katarakten springt eine von unten ausgehöhlte Insel vor, die sich mit all ihren Bäumen, die Städte, über das Chaos der Wellen neigt. Die im Süden herabschießende Wassermasse am Morgen wölbt sich zu einem gewaltigen Rohr. Dann entfaltet sie sich zu einer schneeigen Decke. Das Tauwetter. Und glitzert. Was zieht mich hierher? Im Sonnenlicht in allen Farben. Das Wasser. Die im Osten herabstürzende Masse fällt in ein furchterregendes Dunkel. Man könnte meinen, eine Wassersäule der Sintflut. Der Schlamm. Tausend Regenbogen wölben und kreuzen sich über dem Abgrund. Die Menschenmenge. Die Fluten, die gegen den erschütterten Felsen schlagen, zischen zu Wirbeln von Schaum empor, die sich über die Wälder erheben. Wie die Schwaden, die Küsse einer großen Feuersbrunst. Die glänzenden Augen. Tannen, wilde Nussbäume und Felsen in der Form von Phantomen schmücken die Szene. Adler, die von dem Luftstrom hinabgerissen werden, die Tränen kreisen in der Tiefe des Abgrunds. Das Blut. Und Labrador-Dachse hängen sich mit ihren langen, geschmeidigen Schwänzen an das Ende eines niedrigen Astes, um in der Tiefe die zerschlagenen Körper von Elchen und Bären zu packen. Dies ist die Beschreibung der Niagara-Fälle, die François-René de Chateaubriand am 2. April 1801 in seinem Roman Atala oder die Liebe von zwei Wilden in der Wüste veröffentlichte. 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde. Ein Hörspiel von Michel Butor. Aus dem Französischen übertragen von Helmut Scheffel. Der Süddeutsche Rundfunk brachte das Werk in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Norddeutschen Rundfunk. Es sprachen Rolf Beusen und Heiner Schmidt. Ferner Ortrud Bechler, Julia Costa, Monika Debusmann, Milia Vögen, Melanie de Graaf, Edith Herdegen, Mila Kopp, Lieselott Reger, Uta Rücker, Marianne Simon, Maria Wieke, Heinz Baumann, Hans-Helmut Dicko, Karl Ebert, Paul Hoffmann, Kurt Norgal, Uwe Jens Pape, Werner Pochart, Peter Roggisch und viele andere. Ton Walter Joost, Schnitt Heide Walbert und Christel Horacek. Regie Heinz von Kramer.